Hörverstehen. Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41-45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41-45. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41-45. In der folgenden Nachrichtensendung werden unterschiedliche Themen aus Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft und Verkehr behandelt. Die Meldungen sind knapp formuliert und geben aktuelle Entwicklungen wieder. Hören Sie genau hin, um die Aussagen richtig einzuordnen und auf mögliche Details zu achten, die entscheidend sein könnten. Fluggesellschaft. Viele Kunden der Fluggesellschaft DL haben sich in letzter Zeit über Verspätungen und fehlende Informationen beschwert. Laut Verbraucherzentrale ist die Unzufriedenheit besonders bei Inlandsflügen hoch. Die Airline will mit einem neuen Servicekonzept auf die Kritik reagieren. Süßwaren. Trotz hoher Nachfrage sind die Preise für Süßwaren in diesem Jahr leicht gestiegen. Hersteller begründen das mit gestiegenen Produktionskosten. Eine Preissenkung ist laut Branchenexperten aktuell nicht geplant. Kunden reagieren bisher jedoch gelassen auf die Preisentwicklung. Sonnenstürme. Die letzten Sonnenstürme haben zu Störungen im Flugfunk und in Navigationssystemen geführt. Auch einige Internetverbindungen waren für kurze Zeit betroffen. Experten empfehlen, bei künftigen Ereignissen empfindliche Geräte vorübergehend vom Stromnetz zu trennen. Fernsehsendung. In der gestrigen Fernsehsendung konnten die Kandidaten nur wenige Zuschauer überzeugen. Eine klare Mehrheit für einen der Teilnehmer gab es nicht. Die Meinungen waren laut Blitzumfrage stark gespalten. Ein eindeutiger Favorit ist bislang nicht erkennbar. Das Tiefdruckgebiet. Das Tiefdruckgebiet Helena wird laut Wetterdienst morgen den Südwesten Deutschlands erreichen. Es wird mit starken Regenfällen und möglichen Verkehrsproblemen gerechnet. Besonders Pendler am frühen Morgen sollten zusätzliche Zeit einplanen und auf mögliche Störungen achten. Ende Teil 1.